pflanzt es in die Jugend hinein, das Wissen, dass am Juden die ganze Menschheit zugrunde geht, wenn die ganze Menschheit nicht in der letzten Minute aufsteht gegen den Juden. Und darum bitte ich euch, gerade hier in der Stadt Reichspartei, da macht mir die Freude, dass ich immer wieder sagen kann, auch die Lehrerschaft voran, erzieht die Kinder zu einem gesunden Hass, zu einem gesunden Zorn, sagt den Kindern, jawohl, mit der Peitsche hat er sie hinausgehauen. Er war ein Hasser der Juden. Erzeugt diesen Hass!